ihre Dogs. In ihren Afro greifen Blocks. Und sie stinken, sind so dreckig. Die Haare schmierig und so fettig. Und er leckt die Tochter, Vater mit dem Sohn. Du sagst mir, das gibt es in der Straße schon. Abendstraße, du wirst sterben. Liegen sollst du in Dreck und Scherben. Abendstraße, du wirst sterben. Liegen sollst du in Dreck und Scherben. Scherbe!